Das Thema für heute Abend ist ja die Juden und die Trübsal. Hopefully you picked up a copy of the outline in German. Und ich hoffe, ihr habt alle so eine Gliederung euch mitgenommen, die vorne auf der Theke auslag. Ansonsten könnt ihr, glaube ich, auch den QR-Code abscannen und dann habt ihr es auf dem Handy. If you don't have one, there's some of them in the back table. Vielleicht sind hinten auch noch welche. Our introduction, let's begin with the fifth book of Moses, chapter 32. Und einleitend wollen wir uns das fünfte Buch Mose, Kapitel 32, anschauen. And we shall read verses 8 and 9. Und wir lesen die Verse 8 und 9. Fünfte Mose 32, die Verse 8 und 9. Als der Höchste der Nation das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk, Jakob das Maß seines Erbteils. In these two verses he points out one key element. Und in diesen Versen stellt Gott eben ein Schlüsselelement heraus. Regardless of the various programs of God, they all center around the Jewish people. Egal welchen Plan Gottes wir in der Bibel finden, jeder Plan Gottes konzentriert sich oder kreist um das jüdische Volk. God has a plan for Israel, the Gentiles and the church. Gott hat einen Plan mit Israel, er hat einen Plan mit den Nationen und Gott hat auch einen Plan mit der Gemeinde. Regardless of which of these three major plans, all of them somehow interact with God's program for the Jewish people. Und egal welcher Plan betroffen ist, alle haben in irgendeiner Form wiederum was zu tun mit Gottes Plan für das jüdische Volk. And this extends in the two verses we just read. Und das zeigt sich hier in den zwei Versen, die wir gerade gelesen haben. That when God set down the boundaries of various nations around the world, als Gott also die Grenzen für die verschiedenen Nationen der Welt festgesetzt hat, this was based upon the number of Jews that ultimately plays a role in that nation's history. Dann steht das in Verbindung mit der Zahl der Juden, die eine Rolle in der Geschichte des jeweiligen Volkes oder der jeweiligen Nation gespielt haben. The same basic truth will be true with what God teaches about the tribulation. Und das Gleiche gilt eben auch für das, was Gott so im Hinblick auf die Trübsal zu sagen hat. And therefore somehow intertwines with God's program for the Jewish people. Und deswegen hat das unmittelbar zu tun oder ist es verwoben mit Gottes Plan für das jüdische Volk. Die Trübsal ist verwoben mit Gottes Plan für das jüdische Volk. So as we shall see, it's going to deal with three major areas. Und wir werden sehen, wir schauen uns drei Hauptgebiete an. First of all, the Jews and the purposes of the tribulation. Zunächst einmal, wir sehen das hier, die Juden und die Zwecke oder der Sinn, die Absicht der Trübsal. Secondly, we'll deal with the Jews and the beginning of the tribulation. Und dann schauen wir uns an die Juden und der Anfang der Trübsal. Because the tribulation does not begin with the rapture simply precedes the tribulation. Und wir müssen festhalten, die Trübsal beginnt nicht mit der Entrückung, sondern die Entrückung geht der Trübsal voraus, geschieht vor der Trübsal. So specifically, when that will trigger the 7 years of tribulation, and this too we shall cover. Und es gibt ein besonderes Ereignis, was den Beginn der Trübsal auslösen wird, und damit werden wir uns heute Abend beschäftigen. Then we'll deal with a third topic, the Jews in the tribulation. Dann ein dritter Punkt für heute Abend, die Juden in der Trübsal. What happens with the Jewish people during the 7 years of tribulation? Also, was geschieht mit den Juden während dieser 7 Jahre der Trübsal? To some degree, we'll just summarize how the Jews deal with the next segment, the end of the tribulation. Und das nächste werden wir zusammenfassen. Da geht es darum, die Juden und das Ende der Trübsal. Generally, that's an additional two studies that we did not have time for it. Und das ist quasi ein gesondertes Thema, was wir heute Abend nicht behandeln können. We'll summarize the last point as we come to it. Wir werden den letzten Punkt also quasi nur zusammenfassen. Let's therefore begin with the first major division, the Jews and the purposes of the tribulation. Schauen wir uns also zunächst den ersten Punkt an. die Juden und der Zweck oder die Zwecke der Trübsal. Was wird mit der Trübsal beabsichtigt? God has three major purposes for the tribulation. Und Gott beabsichtigt drei Dinge mit der Trübsal zu erreichen. And the first major purpose is to make an end of wickedness and wicked ones. Und das erste ist quasi der Bosheit und den Bösen ein Ende zu bereiten. Now this first purpose applies equally to both Jews and Gentiles. Und dieser erste Zweck bezieht sich sowohl auf Juden wie auf Nichtjuden. Also es gilt für beide. So that goes beyond the actual theme we shall be developing this evening. Es geht also über das, was wir uns heute Abend betrachten wollen, hinaus. So I will not develop this first major purpose. Und deswegen möchte ich heute Abend nicht näher darauf eingehen oder nicht detailliert darauf eingehen. But two major passages that deal with this is in the book of Isaiah. Aber die beiden Hauptabschnitte, die sich damit beschäftigen, finden wir beide im Buch Jesaja. Chapter 13, verse 9. Kapitel 13, Vers 9. And chapter 24, verses 19 and 20. Und Kapitel 24, die Verse 19 und 20. But the second and third purpose directly deals with God's program for the Jewish people. Aber der zweite und dritte Zweck der Trübsal bezieht sich direkt auf das jüdische Volk. Let's turn to Revelation chapter 7. Schlagen wir einmal Offenbarung Kapitel 7 auf. Offenbarung 7. And the second key purpose is to bring about a worldwide preaching of the gospel. Und der zweite Zweck ist eben eine weltweite Verkündigung des Evangeliums zu bewirken. And to bring about a great worldwide revival. Und damit eben eine große weltweite Erweckung herbeizuführen. The key purpose is mentioned in Matthew chapter 24, verse 14. Und dieser Schlüsselzweck wird uns erwähnt in Matthäus 24, Vers 14. That the message of the gospel be proclaimed to all the nations in the first half of the tribulation. Dass die Botschaft des Evangeliums allen Nationen verkündet wird und das geschieht während der ersten Hälfte der Trübsal. And that purpose is spelled out in Matthew chapter 24, verse 14. Und das finden wir, wie gesagt, erwähnt in Matthäus 24, Vers 14. But here Revelation chapter 7 will spell out how this is going to be accomplished. Und hier in Offenbarung 7 sehen wir aber, wie das erreicht wird. So let's begin by reading chapter 7, verses 1 through 4. Lesen wir also die ersten vier Verse aus Kapitel 7. Offenbarung 7. Ab Vers 1. Nach diesem sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind mehr wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch auf irgendeinem Baum. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, dass das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sagte, schadet nicht der Erde noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. This passage shows that God will choose four specific angels. Und dieser Abschnitt besagt, dass Gott vier bestimmte Engel beruft. Then these are the four guardian angels of the four winds, north, south, east and west. Und das sind die vier Engel, die über die Winde von Norden, Süden, Osten und Westen bestimmt sind. To make it clear that before they can begin making damages on the earth in the tribulation, dass sie sicherstellen sollten, bevor sie der Erde Schaden zufügen würden, they must wait until God seals 144,000 Jews. Sie sollten warten, bis Gott 144,000 jüdische Männer an den Stirnen versiegelt hat. These will be 12,000 Jews from the 12 tribes of Israel. Das sind je 12.000 Juden von den 12 Stämmen Israels. And God will use these Jewish people specifically around the world to present the gospel. Und Gott wird diese jüdischen Männer gebrauchen, um das Evangelium weltweit zu verbreiten. The choosing of the 144,000 will not all come from Israel. Und die, the choosing? They will not all come from Israel. Also diese 444.000 Juden sind nicht alle aus dem Land Israel. It'll include Israel, but also include Jews living in other parts of the world. Das schließt Israel mit ein, aber auch Juden, die in anderen Teilen der Welt leben. And generally speaking, in the Jewish community, most Jews are at least bilingual, if not more so. Und für die meisten Juden gilt, dass sie mindestens zweisprachig sind, wenn nicht sogar noch mehr Sprachen beherrschen. So he specifically specifies in verses 5 to 8 that 12,000 would be selected from 12 different tribes. Und hier wird eben genau in den Versen 5 bis 8 erwähnt, dass diese jeweils 12,000 von jedem Stamm Israel genommen wird werden. And from these 144,000, they'll be sent out to proclaim the gospel throughout the world. Und eben diese 144,000 sind dazu bestimmt, das Evangelium auf der ganzen Welt kundzutun. They'll accomplish this mission in the first 3.5 years of the tribulation. Und diesen Auftrag werden sie erfüllen während der ersten 3.5 Jahre der Trübsal. But the proclamation of the message is one thing, but the reception of the message is another. Also die Verkündigung der Botschaft ist ja eine Sache, aber wie die Botschaft aufgenommen wird, ist eine andere. So what will be the reception? Also wie wird diese Botschaft, diese Verkündigung aufgenommen werden? Let's read verses 9 and 10. Und lesen wir die Verse 9 und 10. Offenbarung 7, Verse 9 und 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und mit Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unseres Gottes, der auf dem Thron sitzt und das und dem Lamm. Now read verses 12 and 13. Und jetzt lesen wir die Verse 12 und 13. Excuse me, verses 13 and 14. Die Verse 13 und 14, Entschuldigung. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit den weißen Gewändern bekleidet sind, wer sind diese und wo sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Following the vision of the 144,000 Jewish evangelists. Also nach diesem Vision über die 144,000 jüdischen Evangelisten sozusagen. The next thing John sees is myriads of Gentiles standing before the throne of God. Das nächste, was Johannes zu sehen bekommt, ist eine unglaublich große Zahl von Nichtjuden, die vor dem Thron Gottes stehen. When the question is raised, who are these myriads that have come to faith following the 144,000? Also die Frage stellt sich ihm natürlich dann, wer ist diese Volksmenge, die jetzt auf einmal gesehen werden, nachdem er die 144,000 Juden gesehen hat? And the answer is that these myriads of believers are those who come out of the great tribulation. Und dann wird ihm gesagt, diese große Volksmenge sind die Gläubigen, die aus der Trübsal herausgekommen sind. Many become believers. Viele sind also durch die Verkündigung gläubig geworden. And many of these believers will undergo persecution and many will be martyred. Und viele von ihnen werden Verfolgung erleiden und auch den Märtyrertod sterben müssen. And so heaven will be seeded by myriads of Gentiles who came to faith during the preaching of the gospel in the first half of the tribulation. Und wir sehen also, der Himmel wird gefüllt sein mit Menschen, die während der ersten Hälfte der Trübsal zum Glauben gekommen sind und den Märtyrertod starben. And this is the completion of the second major purpose of the tribulation. Und das ist quasi die Vollendung des zweiten Zwecks, dem die Trübsal dienen soll. And indeed, by the first half, there'll be a tremendous worldwide revival. Und wir sehen also, zu Ende der ersten Hälfte der Trübsal wird es zu einer weltweiten großen Erweckung gekommen sein. But the believers would not necessarily have peace. They'll also be persecuted and martyred. Aber die Gläubigen werden nicht unbedingt in Frieden leben, sondern sie werden verfolgt und werden und getötet. That is a third purpose. Und es gibt einen dritten Zweck, der mit der Trübsal beabsichtigt wird. To break in pieces the will of the holy people. Den Willen des heiligen Volkes zu zerschmettern. For this purpose, let's go to Daniel chapter 12. Und um uns diesen Zweck anzuschauen, wollen wir Daniel Kapitel 12 betrachten. Daniel 12. We shall read verses 5 through 7. Und wir lesen die Verse 5 bis 7. Daniel 12, Verse 5 bis 7. Und ich, Daniel, sah und siehe, zwei andere standen da, einer hier am Ufer des Stroms und einer dort am Ufer des Stroms. Und einer sagte zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, wann ist das Ende dieser außergewöhnlichen Ereignisse? Und ich hörte den in Leinen gekleideten Mann, der oben über dem Wasser des Stromes war, und er hob seine rechte und seine linke zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt, Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes abgeschlossen sein wird, wird alles dieses vollendet werden. As he describes an event that will happen at the period of the tribulation. Und hier wird ein Ereignis beschrieben, was während der Trübsal stattfindet. He now focuses on the second half of the tribulation. Und er hat das vorher beschrieben und jetzt konzentriert sich Daniel auf die zweite Hälfte der Trübsal. In the first half of the tribulation, the Jews suffer no more nor less than the Gentiles do. Also während der ersten Hälfte der Trübsal leiden die Juden nicht mehr und nicht weniger als die Nicht-Juden. But now in the second half of the tribulation, the Jewish people will be targeted for annihilation. Aber jetzt während der zweiten Hälfte wird versucht werden, die Juden völlig auszulöschen. So in this vision he sees one angel asking another. Und in dieser Vision sieht also Daniel einen Engel, der einem anderen Engel eine Frage stellt. And the question from one angel to the other is this. Und die Frage, die der eine dem anderen stellt, ist folgende. What is going to be the conclusion of this period of time? Was ist der Abschluss dieser Zeit oder was bringt diese Zeit, von der hier die Rede ist, zum Ende? The answer is this. Und die Antwort hierauf, die darauf gegeben wird, ist folgende. To break in pieces the will of the holy people, the Jewish people. Da heißt es also, das geht um die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes, wenn dieser abgeschlossen ist. So Jewish people in the second half will be targeted for total annihilation. Also während der zweiten Hälfte der Trübsal werden die Juden stehen die Juden der Auslöschung gegenüber. Sie sollen vollkommen ausgelöscht werden. And so what will be inaugurated is a Nazi-style persecution, the Jews being targeted for total annihilation. Also was wir sehen, ist etwas wie ein neuer Holocaust, eine neue komplette Versuch, das jüdische Volk völlig auszulöschen. Now, what will be the means of this persecution? Und auf welche Art und Weise wird das vonstatten gehen, diese Verfolgung? We now turn to Ezekiel chapter 20. Und jetzt schlagen wir Ezekiel Kapitel 20 auf. And we'll read verses 33 through 38. Ezekiel 20, die Verse 23 bis 28. Ezekiel 20, 23 bis 28. Doch auch erhob ich ihnen meine Hand in der Wüste zum Schwur, dass ich sie unter die Nation versprengen und sie in alle Länder zerstreuen würde, weil sie meine Rechtsbestimmungen nicht taten und meine Ordnungen verwarfen und meine Sabbate entweihten und ihre Augen den Götzen ihrer Väter hinter den Götzen ihrer Väter her waren. Und auch gab ich ihnen Ordnungen, die nicht gut waren, und Rechtsbestimmungen, durch die sie nicht leben konnten. Und ich machte sie durch ihre Gaben unrein, indem sie alle Erstgeburt des Mutterleibs durch das Feuer gehen ließen, damit ich ihnen Entsetzen einflößte, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin. 27, or what is the last verse? Chapter 33 through 38. Okay, 33 bis 38, Entschuldigung. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich nicht mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm als König über sie herrschen werde. Und ich werde euch aus den Völkern herausführen, euch und aus den Ländern, in denen ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und euch mit ausgegossenem Grimm sammeln. Und ich würde euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen, von Angesicht zu Angesicht, wie ich mit euren Vätern ins Gericht gegangen bin, in der Wüste des Landes Ägyptens, ebenso werde ich mit euch ins Gericht gehen, spricht der Herr, Herr. Und ich werde euch unter dem Hirtenstab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen. Und ich werde von euch ausscheiden, die sich empören und mit mir brachen, und ich werde sie aus dem Land ihrer Fremdlingschaft herausführen, aber in das Land Israels sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. The Bible speaks of two different worldwide gatherings of the Jewish people. Die Bibel spricht von zwei weltweiten Sammlungen oder Rückführungen des jüdischen Volkes. First of all, there'll be a worldwide regathering in unbelief in preparation for judgment. Zunächst kommt es zu einer weltweiten Rückführung des jüdischen Volkes im Unglauben in Vorbereitung auf das Gericht, was über sie kommen wird dann. And the purpose of the tribulation is to bring about a persecution of the Jewish people. Und das ist genau das Ziel der Trübsal, dass sie dass Verfolgung über das jüdische Volk gebracht wird. That's what these verses describe. Und das ist genau das, was diese Verse hier beschreiben. A regathering unbelief in preparation for judgment. Hier geht es um eine Sammlung des jüdischen Volkes, also zurück und eine Rückführung in das Land im Unglauben als Vorbereitung auf ein Gericht, was sie dann treffen wird. And God will bring the Jewish people through a period of judgment, which describes the second half of the tribulation. Und Gott wird dann ein Gericht über das jüdische Volk bringen, eine Zeit des Gerichtes über das Volk, das jüdische Volk bringen. Das wird in der zweiten Hälfte der Trübsal beschrieben. It will result in another scattering of the Jewish people, mostly in the area of the Middle East. Und das wird dann zu einer kurzen, weiteren Zerstreuung des jüdischen Volkes führen, vorwiegend im Nahen Osten. And those who believe will be able to survive, but those who don't believe will suffer martyrdom. Und diejenigen, die glauben, die werden überleben, und die, die nicht glauben, die werden ja sterben. We see there'll be at the midpoint of tribulation an exile of many of the people of the state of Israel. Und wir sehen also zur Mitte der Trübsal werden viele Juden quasi zwangsweise ins Exil gehen müssen. Many will die because of their unbelief. Viele werden sterben, weil sie sich weigern zu glauben, also nicht glauben. But one by one, many of these will become believers. Aber umgekehrt, viele von ihnen, ja. Jeder für sich genommen werden gläubig werden. And this he says we brought into the bond of the covenant. Und hier wird uns gesagt, dass wir sie in den Bund gebracht haben. This would be the new covenant. Der Bund, von dem hier die Rede ist, ist der neue Bund. And probably know from Zechariah chapter 13. Und wir wissen von Zacharia Kapitel 13. Verses 7 through 9. Die Verse 7 bis 9. Two-thirds of the world Jewish population will die off. Wissen wir, dass zwei Drittel der jüdischen Weltbevölkerung während der großen Trübsal sterben werden. But one-third will survive, and with them holds the precondition of the second coming of the Messiah. Und ein Drittel überlebt, und die werden dann die Wiederkunft des Messias herbeiführen, indem sie nach ihm rufen. But by means of the tribulation, he'll succeed in conditioning the third fulfillment of the purpose of the tribulation. Und durch die Trübsal wird eben, oder in der Trübsal wird der Zweck, weswegen sie dieser dritte Zweck, warum es die Trübsal gibt, wird darin erreicht werden. To break in pieces the will of the holy people. Den Willen des heiligen Volkes zu zerbrechen. So we come to the next major division, the Jews and the beginning of the tribulation. Kommen wir jetzt zum nächsten Haupteinteilung, die Juden und der Anfang der Trübsal. Let's now come to Daniel chapter 9. Jetzt schlagen wir Daniel Kapitel 9 auf. The context we're looking at is verses 24 to 27. Und der Kontext, den wir uns anschauen, sind die Verse 24 bis 27. will decrease a specific period of time that will control Israel's future. Und hier wird eine bestimmte Zeit bestimmt oder eingesetzt oder beschlossen, die die Zukunft Israels festsetzt. It goes beyond our purpose to go each phrase of verses 24 through 27. Und das würde heute zu weit führen, uns jeden Vers hier von Verse 24 bis 27 anzuschauen. And we cannot go through all this because it goes beyond the actual theme of our present study. Ja, das würde quasi weit über das Thema, was wir uns heute Abend gesetzt haben, hinausgehen. But simply spells out that God has a period of time decreed over the Jewish people. Aber wir können so viel sagen, Gott hat einen bestimmten Zeitrahmen oder einen bestimmten Zeitabschnitt über dem jüdischen Volk beschlossen. And that is a period of time known as the 77s, or a period of 490 years. Und das ist die Zeit der 70 Siebener, oder wir sagen 70 Jahrwochen, einen Zeitrahmen von 490 Jahren. But it is the last 7 years that concerns us in this study. Aber heute soll es nur um die letzten 7 Jahre von diesen 490 Jahren gehen. Because it is this last 7 years that will deal with the actual timing of the tribulation. Weil diese letzten 7 Jahre genau den Zeitpunkt der Trübsal festlegen. But how do we know the tribulation has begun? Wie können wir denn wissen, wann die Trübsal begonnen hat? It's not the rapture that will start the tribulation. Also ich habe ja schon gesagt, es ist nicht die Entrückung, die die Trübsal auslöst. The rapture simply comes sometime before the tribulation. Sondern die Entrückung der Gemeinde geschieht irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Beginn der Trübsal. But when before? Ja, wann denn vorher? That's the part we do not know. Das ist der Teil, den wir nicht wissen und wissen können. The rapture may come just before the tribulation, maybe 10, 20, 30 years before the tribulation. Es kann sein, dass die Entrückung unmittelbar vor der Trübsal stattfindet. Es kann sein, dass sie 10, 20 Jahre vorher stattfindet. The rapture itself is not the beginning point. Die Entrückung selber ist nicht der markiert nicht den Anfangspunkt. So what is the beginning point? Was ist dann der Anfangspunkt? Now look at verse 27. Schauen wir uns Vers 27 an. And he shall make a firm covenant with many for 1 7. Da heißt es, und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. The pronoun he goes back to its narrowest antecedent. Und das persönliche Fürwort er bezieht sich auf das näheliegendste Gegenstück. And the nearest antecedent is found in verse 26. Und das finden wir in Vers 26. That deals with the prince that shall come. Da im Vers 26 geht es um den kommenden Fürst. In other words, the prince that shall come in verse 26 and the he who makes a covenant in verse 27 is the one and same individual. Also der kommende Fürst aus Vers 26 und der einen Bund stark machen wird mit den vielen, Vers 27, das sind ein und die gleiche Person. In verse 26, he uses a definite article, the prince that shall come. Und hier wird ein bestimmter Artikel benutzt, also der Fürst, von dem die Rede ist hier, nicht ein Fürst, sondern der Fürst. Because he spoke of him twice before in chapter 7 and again in chapter 8. Denn er wurde schon zweimal vorher erwähnt, in Kapitel 7 und in Kapitel 8. So now he refers to the same individual he dealt intensively in chapter 7 and 8. Also er bezieht sich hier auf die gleiche Person, mit der er sich schon intensiv in Kapitel 7 und 8 auseinandergesetzt hat. This is the individual we now refer to as the Antichrist. Das ist die Person, die wir heute allgemein als den Antichristen bezeichnen. So the event that starts the tribulation is the signing of this covenant between the Antichrist and the people of Israel. Und das, was also die die Trübsal auslöst, ist die Unterzeichnung des Bundes oder des Vertrages zwischen den vielen und dem Antichristen. So for the tribulation to start, there has to be two events already fulfilled. Und damit die Trübsal anfangen kann, beginnen kann, müssen zwei Voraussetzungen bereits erfüllt sein oder zwei Dinge bereits geschehen sein. First of all, there has to be a Jewish state with a Jewish government with whom a covenant like this could be signed. Zunächst einmal muss es einen jüdischen Staat geben mit einer jüdischen Regierung, die überhaupt dazu autorisiert ist, einen solchen Bund schließen zu können, einen solchen Vertrag unterschreiben zu können. That has now been true since 1948. Das trifft bereits zu seit 1948. But secondly, the Antichrist must already be in high political authority before the tribulation could start. Zweitens muss der Antichrist bereits ein hohes politisches Amt innehaben, damit er überhaupt autorisiert ist, diesen Vertrag unterzeichnen zu können und die Trübsal beginnen kann. But that has not yet begun. Und das haben wir heute noch nicht. But notice the three things here. Aber sehen wir oder bemerken wir, dass wir hier drei Dinge sehen. The covenant is made with many, but not with all. Der Bund wird mit vielen geschlossen, aber nicht mit allen. There'll be many Jewish people who are not believers and will not go along with the signing of this covenant. Also, es wird zu dem Zeitpunkt viele jüdische Gläubige geben, die mit der Unterzeichnung dieses Bundes nicht einverstanden sind und das nicht unterstützen. Secondly, it's a covenant intended to last for 7 years, but will not last that long. Zweitens, es ist ein Bund, ein Vertrag, der dazu bestimmt ist, 7 Jahre zu dauern, aber so lange wird er nicht halten. At the halfway point, it will be broken. Denn zur Mitte dieser Zeit, zur Hälfte, wird er gebrochen werden. So thirdly, it's at this point that desolation will begin to fall upon the Jewish people. Und das ist also der Zeitpunkt, wo die Verwüstung über das jüdische Volk kommen wird. And again, the Jewish people will be targeted for total destruction. Und wie schon erwähnt, das ist der Zeitpunkt, wo das jüdische Volk dann ja Ziel der vollkommenen Ausrottung wird. The reason for this we'll deal with in a few minutes. Und den Grund dafür, den werden wir uns in ein paar Minuten anschauen. There's a second passage on this point. Und es gibt noch einen zweiten Abschnitt, den wir zu diesem Punkt heranziehen können. Let's turn to Isaiah chapter 28. Schlagen wir Jesaja Kapitel 28 auf. Jesaja Kapitel 28. We'll begin by reading verses 14 and 15. Und wir beginnen damit, dass wir die Verse 14 und 15 lesen. Jesaja 28, die Verse 14 und 15. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Scheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. 14 and 15 only. 14 and 15. The key reason why they will make such a covenant is this. Und der Hauptgrund, warum das Volk oder die Führer des Volkes diesen Bund schließen, ist folgender. The Jewish leaders will feel the only hope they have is by signing this covenant is receiving military security. Und die jüdische Führer sind der Meinung, dass sie durch diesen Bund eine militärische Sicherheit erreichen, dass sie Schutz bekommen, militärischen Schutz. So in verse 14, God calls the many who make this covenant as being scoffers or fools. Und wir sehen hier in Vers 14, dass diejenigen, die den Bund schließen, dass Gott sie bezeichnet als Männer der Prahlerei. And the reason for this security is found in verse 15. Und der Grund für diese Sicherheit, in der sie sich wähnen, sehen wir in Vers 15. It shows Israel's leaders that they will make such a covenant thinking will give their military security. Also wir sehen, dass sie meinen, durch diesen Bund wird ihnen militärische Sicherheit zugesagt. Whenever you see the figure of a flood used symbolically, it always symbolizes a military invasion. Und wenn wir davon lesen, dass eine Flut, hier ist ja von einer einherflutenden Geisel die Rede, wenn eine Flut symbolisch benutzt wird in der Bibel, spricht das immer von einer militärischen Invasion. And this is what verse 15 shows. Und das ist das, was Vers 15 uns hier aufzeigt. The leaders are convinced by making such a covenant, they will now have no further military problems. Und die Führer sind halt der Auffassung, indem sie diesen Bund eingehen, werden sie in der Zukunft keinerlei militärischer Bedrohung mehr entgegenstehen. No more will they suffer invasions against them. Und warum sollten sie überhaupt, oder sie werden dann keine Invasionen mehr erdulden müssen, erleiden müssen. But this security is a foolish thing to believe in. Aber diese Sicherheit, in der sie sich wähnen, ist töricht. And they think they're making a covenant with life, but it's a covenant with death. Und sie glauben also, dass sie einen Bund mit dem Leben schließen oder zum Leben, aber es ist ein Bund, der zum Tod führt. It's not a covenant of earth, but a covenant of Sheol. Und das ist kein Bund, der mit der Erde geschlossen wird, sondern mit dem Sheol. And the same three things we saw in Daniel 9:27 are found in this context. Und wir sehen die gleichen drei Dinge, die wir in Daniel Kapitel 9 gesehen haben, sehen wir auch hier in dem Zusammenhang. Again, the many go along with this, but there's a not many group that will not go along with this. Also auch hier sind wieder die vielen, die dem Bund zustimmen, aber es gibt die nicht vielen, die sich dagegen stellen. Read verse 16. Wir lesen Vers 16. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. When the word stone is used symbolically, it symbolizes the Messiah. Wenn das Wort Stein symbolisch gebraucht wird, spricht das von dem Messias. And these are the Jews who become believers in the Jewish Messiah, Yeshua or Jesus. Das sind also jüdische Menschen, die zum Glauben kommen an den jüdischen Messias Jesus. And this is the not many that reject going along with this covenant. Und das sind also die nicht vielen, die sich dagegen stellen, an diesem Bund zuzustimmen, die sich gegen diesen Bund stellen. The same three things we saw in Daniel 9:27, we shall see in this context as well. Also, wir sehen die gleichen drei Elemente, die wir in Daniel 9 finden wir auch hier. Now read verses 18 through 20. Und jetzt lesen wir die Verse 18 bis 20. Und euer Bund mit dem Tod wird aufgehoben werden und euer Vertrag mit dem Sheol wird nicht bestehen bleiben. Wenn die einherflutende Geisel hindurchfährt, dann werdet ihr von ihr zertreten werden. So oft sie hindurch wird, wird sie euch erfassen, denn morgen für morgen wird sie hindurchfahren, bei Tag und bei Nacht. Und dann wird es lauter Strecken sein, die Botschaft verständlich zu machen. Wenn das Bett zu kurz ist, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. What was the last verse? Verses 18 to 20. Yes. They made this covenant for reasons of security, but now they receive an insecurity. Also sie haben ja diesen Bund geschlossen, um für Sicherheit zu sorgen, aber was sie bekommen, ist Unsicherheit. In place of military security, they now become subject to military invasions. Also anstatt dass sie jetzt militärisch sich sicher fühlen können, werden sie von militärischen Invasionen heimgesucht. They receive a strong measure of insecurity illustrated in two ways in verse 20. Und sie sehen, sie stehen also militärischer Unsicherheit gegenüber, und das Ganze wird in Vers 20 bildlich veranschaulicht. It gives two illustrations. Also sind zwei Veranschaulichungen, die hier gebraucht werden. First of all, it's like trying to stretch yourself out on a bed, but the bed is simply too short for you. Es ist, als wenn man sich auf einem Bett ausstrecken möchte, aber das Bett ist zu kurz, um sich dorthin zu legen. Or secondly, trying to cover yourself up and be warm from the coldness of the weather, but the blanket is too short to cover all of you. Die zweite Illustration ist, dass man sich von der Kälte zudecken möchte mit einer Decke, aber dass die Decke zu kurz ist, um den ganzen Körper zu bedecken. Being as tall as I am, I've never had the first experience. Also so bei meiner Größe habe ich mit dem ersten Beispiel nie ein Problem gehabt. Every time I tried to stretch myself out on any bed, I've succeeded admirably. Also jedes Mal, wenn ich mich auf einem Bett ausgestreckt habe, bin ich dabei sehr erfolgreich gewesen. There's some problems you don't have when you're as tall as I am. Also manche Probleme hat man mit meiner Größe nicht. I have had the second experience when I was a student at the Hebrew University in Jerusalem. Aber ich habe das zweite Erlebnis schon gehabt, als ich Student an der Hebräischen Universität in Jerusalem gewesen bin. It was in the month of January, about 6 months before the Six-Day War. Im Januar, etwa 6 Monate vor Beginn des Sechstagekrieges. We're sent out on some archaeological expeditions to see what else we could find. Und wir wurden auf so eine archäologische Grabung geschickt, um zu sehen, ob wir da neue Funde machen konnten. Before the Six-Day War, the Jordan border with Israel cut into the heartland of present-day Israel. Und vor dem Sechstagekrieg war halt die jordanische Grenze, die ist wirklich dann bis ins eigentliche Kernland ging die des heutigen Israels. And therefore the coastal point about 10 miles wide, this is or 16 kilometers wide, is as wide as Israel was back up until 1967. Und damals war also die Grenze von Osten bis zum Westen, also bis zur jordanischen Grenze bis zur Mittelmeerküste, war nur etwa 16 Kilometer, diese Spannweite. I was leading special five week long study tours of Israel for many years. Und ich habe ja viele Jahre lang so 5-wöchige Studientouren durch Israel geleitet. And because of the inland of the Jordanian sovereignty, there was always a danger point. Und früher war das eben durch diese nahe jordanische Grenze gab es immer eine gewisse Gefahr. And therefore, that section have required Israeli security for us to continue working there. Und damals, also als wir diese Ausgrabung hatten und die Grenze eben so nah war, mussten wir immer militärischem Schutz unterstellt werden, damit wir dort überhaupt Grabungen betreiben durften. And each night we're given a blanket to give us some security and warmth. Und jede Nacht wurde uns dann eben eine Decke gegeben, damit wir ein bisschen uns warm halten konnten. And on this first night, the blanket I was issued was even too small for me. Und an der ersten Nacht, also die Decke, die mir gegeben wurde, die war selbst für mich zu klein. If I tried to keep my feet warm, my nose would freeze. Also wenn ich versuchte, meine Füße warm zu halten, ist mir die Nase abgefroren. If I tried to warm my nose up, my feet got cold. Ja, und als ich dann versucht habe, die Decke über die Nase zu ziehen, habe ich kalte Füße bekommen. The whole night the story kept repeating itself. Und die ganze Nacht ging das Spiel hin und her. I would fall asleep, wake up, fall asleep, wake up. Ich bin eingeschlafen, wieder aufgewacht, eingeschlafen, wieder aufgewacht. Because that stupid blanket wouldn't cover all of me. Weil die dumme Decke mich nicht ganz bedecken konnte. A night of insecurity, a night of discomfort. Das war also eine Nacht der Unsicherheit, eine ungemütliche Nacht, unbequeme Nacht. That's the point of verse 20. Und das ist das, was Vers 20 hier versucht herauszustellen. Let's read verse 21 and 22. Lesen wir jetzt die Verse 21 und 22. Denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berg Perasim, wie im Tal bei Gibeon, wird er toben, um sein Werk zu tun. Befremdend ist sein Werk und um seine Arbeit zu verrichten. Seltsam ist seine Arbeit. Und nun treibt nicht Spott, damit eure Fesseln nicht fester gemacht werden. Denn ich habe von festbeschlossener Vernichtung gehört durch den Herrn der Herrscharen über die ganze Erde. In these last two verses, he describes the divine judgment decreed by God himself. Also hier in den letzten beiden Versen ist von einem göttlichen Gericht die Rede und dieses Gericht ist wirklich von Gott selber bestimmt worden. A decree of destruction against the whole earth. Ein Erlass oder der Vernichtung, der über die gesamte Erde geht. Once that covenant between Israel and the Antichrist is signed on earth. Und wenn dieser Bund, dieser Vertrag zwischen Gott, zwischen dem Antichristen und Israel auf der Erde geschlossen wird. That's when God issues his judgment from heaven. Das ist der Zeitpunkt, wenn Gott sein Gericht vom Himmel ausrufen wird. And from heaven comes one judgment after another judgment after another judgment. Und vom Himmel wird dann ein Gericht nach dem anderen auf die Erde geworfen werden. Revelation describes 19 specific judgments. In der Offenbarung ist von 19 besonderen oder einzelnen Gerichten, Gerichtsphasen die Rede. By the time the tribulation has run its course, 2/3 to 3/4 of the earth's surface is destroyed. Und wenn die Offenbarung, die Ereignisse dann der Offenbarung beendet sind oder der Trübsal, wird 2/3 der Erde vernichtet sein. An equal percentage of the earth's population. Und ein genauso großer Teil der Weltbevölkerung. But this decree of destruction from God is a result of the signing of the covenant between the Antichrist and Israel. Und dieser, das ist ein dieser Beschluss Gottes, das Gericht zu bringen, ist eine Reaktion darauf oder die Antwort darauf, dass Israel den Vertrag mit dem Antichristen geschlossen hat. Now we come to the last major part of our study. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt unserer Betrachtung. What will happen to Jewish people during the tribulation? Was wird denn mit jüdischen Menschen während der Trübsal passieren? Especially the second half of the tribulation. Also was wird mit dem jüdischen Volk insbesondere während der zweiten Hälfte der Trübsal geschehen? Let's look now in Jeremiah chapter 30. Schauen wir uns jetzt Jeremia Kapitel 30 an. We shall read verses 4 through 7. Wir lesen die Verse 4 bis 7. Jeremia 30, Verse 4 bis 7. Und das sind die Worte, die der Herr über Israel und über Juda geredet hat. Denn so spricht der Herr: Eine Stimme des Schreckens haben wir gehört. Da ist Furcht, da ist kein Friede. Fragt doch nach und seht, ob ein Mann gebären kann. Darum sehe ich die Hände eines Mannes auf seinen Lenden einer Gebärenden gleich und alle Gesichter in Blässe verwandelt. Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er und ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, doch er wird aus ihr errettet werden. Through 7 or 8 also? Just through 7. Yeah. These verses describe the severity of the judgment falling upon Israel during the second half of the tribulation. Und dieser Vers zeigt die Schärfe oder die Härte des Gerichtes auf, die über Israel während der zweiten Hälfte der Trübsal kommt. And it's going to be very severe that they begin to call it the day of evil, the day of distress. Also es wird hier bezeichnet als ein der Tag des Bösen, der Tag des Leidens oder der Qual. In fact, he points out that no matter how severe, say, the Holocaust was, what happens in tribulation will be far more severe. Also man kann sagen, ganz, wenn wir sehen, wie schlimm der Holocaust gewesen ist, das, was dort kommen wird, wird viel, viel schlimmer sein. Let's look now at Matthew 24. Schauen wir uns jetzt Matthäus 24 an. And let's read verses 15 through 22. Und wir lesen die Verse 15 bis 22. Matthäus 24, die Verse 15 bis 22. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Now verse 15 marks the beginning of the second half of the tribulation. Der Vers 15 hier markiert sozusagen den Beginn der zweiten Hälfte der Trübsal. And the marking point is the middle point of the tribulation and the abomination of desolation. Also das ist der Mittelpunkt der Trübsal, die Mitte der Trübsal, die gekennzeichnet ist von dem Gräuel der Verwüstung. That's when the covenant made between Israel and the Antichrist will be broken. Das ist der Zeitpunkt, wo dieser Bund, von dem wir gehört haben, zwischen dem Antichrist und Israel gebrochen wird. The Antichrist will then take over the Jewish temple. Und der Antichrist wird dann die Kontrolle über den jüdischen Tempel an sich reißen. He will declare himself to be called God. Und er wird sich selber als Gott ausrufen, darstellen. And call upon the whole world to worship him as God. Und er wird die ganze Welt dazu auffordern, ihn anzubeten. At this point, the severity of the persecution against the Jews is inaugurated. Und zu diesem Zeitpunkt ist also wird dann die schlimme Verfolgung über das jüdische Volk eintreten oder ausgelöst werden. And he wants the Jewish people, when they hear of this event, they must get out of Israel and get out of Israel quickly. Und das jüdische Volk wird hier gewarnt: Wenn sie davon hören, müssen sie das Land Israel verlassen, und zwar so schnell wie möglich. They don't have a second moment to lose. Und sie haben also keine Sekunde, keinen Moment zu verlieren. So if they're in Judea, then they must flee to a land. To a different land of mountains outside of Judea. Wenn sie in Judäa sind, sollen sie in ein anderes Land, in ein anderes Gebirge fliehen außerhalb von Judäa. If they're on top of their housetops. Wenn sie auf ihrem Haus sind, also auf dem Dach ihres Hauses. They must not choose to come off the roof or go inside the house to take any possessions. Sollen sie nicht erst hinabsteigen und dann nochmal in das Haus hineingehen, um irgendwelche Sachen mitzunehmen. As first the foot touches the ground, they must get out of Israel and get out of Israel quickly. Sondern sobald sie von dem Dach hinabgestiegen sind, müssen sie schauen, dass sie das Land Israel verlassen. Or they're plowing out in the field. Oder wenn sie auf dem Feld sind, um zu pflügen. And they hear of this event. Und wenn sie von diesem Ereignis hören. They must not go back to the kibbutz living quarters to take even a coat. Oder sollen sie noch nicht einmal irgendwie zurückgehen in ihre Häuser, in ihr Zuhause, um sich einen Mantel zu holen? Because from the point they are plowing, they must get out of the country and do so as quickly as possible. Also vom Feld her, da wo sie gepflügt haben, müssen sie das Land verlassen, so schnell wie möglich. And God points out, the event is going to happen, but pray it won't happen on two occasions. Und das wird eintreten, aber betet dafür, dass es nicht an einen von beiden bestimmten Zeiten, zu zwei Zeiten nicht eintritt. Dafür sollen sie beten. From verse 20, first of all, don't let it not happen in the winter. Zunächst einmal Vers 20, es soll nicht betet, dass es nicht im Winter geschieht. Israel has a very fixed rain season period. Israel hat eine sehr eingeschränkte Regenzeit, also die ist sehr exakt festgelegt. From mid-October until mid-April. Von Mitte Oktober bis Mitte April. And when the rains fall, many of the wadis of Israel begin to flood. Und wenn also es anfängt zu regnen, dann überfluten viele der Wadis in Israel. Israelis like to hike these areas. Und die Israelis wandern dort gerne. It may not be raining where they're hiking. Das Problem hat also nicht so viel mit dem Wandern oder zu tun. But maybe hiking elsewhere. Sondern wo man wandert. And maybe raining elsewhere. Und dass es irgendwo anders regnet. And so flood begins to run through these different wadis, and many Israelis often died that way. Und also wenn man in einem Wadi dort in den trockenen Flussbett wandert und es fängt an zu regnen, dann kann das innerhalb von kürzester Zeit zu einer Sturzflut kommen und viele Israelis sind, die wandern, sind schon ertrunken. So pray that does not happen in the winter. Und deswegen sollen sie beten, wenn sie fliehen müssen, dass das nicht im Winter geschieht, wenn diese Wadis schnell anschwillen können. Pray that won't happen on the Sabbath day. Und betet, dass es nicht am Sabbattag geschieht. Because in Israel on the Sabbath from sundown Friday till sundown Saturday all public transportation closes down. Denn in Israel ist es so, dass von Sonnenuntergang Freitag bis Sonnenuntergang Samstag am Sabbat der komplette öffentliche Verkehr zusammenbricht. So unless you have your own automobile, make escape that much more difficult to achieve. Also wenn du kein eigenes Auto hast, ist es sehr schwierig, an dem Tag irgendwo hinzukommen und zu fliehen zu können. Because now they're facing a new threat in verse 21. Und jetzt wird uns aber noch eine neue Bedrohung in Vers 21 beschrieben. Whatever they have suffered in the past, they'll suffer more severely at this period of time. Also alles das, was sie in der Vergangenheit erleiden mussten als Volk, werden sie jetzt noch in einer viel größeren Form erleiden müssen. But verse 22 makes a promise. Und Vers 22 macht gibt eine Verheißung. No matter how extreme it might be and how severe it might be. Also wie extrem und wie schlimm es auch sein mag. Nevertheless, there will be in a group that will survive the tribulation. Es wird es dennoch eine Gruppe geben, die Trübsal überleben wird. It is in the hands of those who survive that will have the power of the second coming of the Messiah. Und diejenigen, die überleben, in ihrer Macht steht es, die Wiederkunft des Messias sozusagen auszulösen. The extent of the persecution will be exactly 1260 days. Und der Zeitraum dieser Verfolgung ist genau oder exakt 1260 Tage. But God says he won't allow it to extend even one second beyond that period of time. Und Gott sagt, wird nicht zulassen, dass es auch nur eine Sekunde länger dauert. Because then in verse 22, those who survive will not survive either. Denn in Vers 22 wird uns gesagt, ansonsten würde kein Fleisch überleben oder diese Überlebenden würden dann nicht noch länger durchhalten können. Okay, one more passage to look at and that will be Revelation chapter 13. Ein letzter Abschnitt, den wir uns anschauen. Revelation 12, excuse me. Ein letzter Abschnitt, den wir uns anschauen wollen. Offenbarung 12. Offenbarung 12. Now read verses 1 and 2. Wir lesen die Verse 1 und 2. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Verses 1 through 5 provide a basic historical element that leads into the tribulation. Und die Verse 1 bis 5 beschreiben hier ein bestimmtes historisches Element, was in die Trübsal hineinführt. There is a summary historical event in verses 1 through 5. Also wir sehen in Vers 1 bis 5 eine Zusammenfassung eines historischen Ereignisses. Which goes from the birth of the Messiah till the ascension of the Messiah. Das ist hier eine Zusammenfassung von der Geburt des Messias bis zur Himmelfahrt des Messias. Das wird hier zusammengefasst. And while Israel was impregnated by the producing of the Messiah himself. Und obwohl Israel sozusagen schwanger war mit damit, dass sie den Messias hervorgebracht haben. These symbols all have a specific meaning we already know from the Hebrew Bible. Aber alle diese Symbole, die hier gebraucht werden, haben eine Bedeutung, die wir bereits aus der hebräischen Bibel kennen. In 1. Moses, the sun represents Jacob. Wir sehen aus 1. Mose, dass die Sonne Jakob darstellt. The moon represents Rachel. Dass der Mond Rahel darstellt. The 12 stars represent the 12 sons of Jacob who fathered the 12 tribes of Israel. Und die 12 Sterne sind die 12 Söhne Jakobs, die die 12 Stämme wiederum darstellen. Then in verse 3 and 4 he sees another sign. Und dann in Vers 12 sehen wir ein weiteres Zeichen. And what he sees is another angel, another sign in heaven. Und er sieht also, Johannes sieht also ein weiteres Zeichen im Himmel. Seeing a vision of these of a dragon with seven heads and 10 horns. Und er sieht einen Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. And this vision shows the attempt to destroy the child when the child is born. Und das hier wird uns dargestellt, dass dieser Drachen versucht, das Kind zu töten, sobald es geboren worden ist. This all fails. Und das alles hat keinen Erfolg. Every time they try to kill the Messiah before the actual time, it always says, not a, it is not within the timing of God. Und jedes Mal, wenn also versucht wurde, den Messias zu töten, bevor seine Zeit, bevor der festgeschriebene Zeitpunkt gekommen war, wo er sterben sollte, heißt es, seine Zeit hat sich noch nicht erfüllt oder war noch nicht gekommen. Satan wollte sehen, den Messias killed, but not by means of the cross. Also der Messias sollte quasi durch den Drachen getötet werden, aber nicht durch das Kreuz. So attempts are made to kill him either by stoning or by the sword. Also sie versuchten ihn durch Steinigen zu töten oder durch das Schwert. All those attempts fell with the statement, his hour was not yet come. Und alle diese Versuche scheiterten mit der Aussage, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. But finally the hour did come. Aber schließlich kam seine Zeit oder seine Stunde. He died in a way that was prophesied by means of crucifixion. Er starb so, wie es vorhergesagt worden war, durch Kreuzigung. So in verse 5, the Son is caught up to go to God and his throne at the ascension from the Mount of Olives. Und in Vers 5 wird uns gesagt, eben, dass der Sohn zum Thron Gottes hin entrückt wird. Also das ist seine Himmelfahrt vom Ölberg. Now read verse 6. Und jetzt lesen wir Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernährte. 1260 Tage. But verse 6, we find ourselves in the same way where we found ourselves in Matthew 24. Und wir finden uns hier an der gleichen Stelle wieder, wie wir, die wir in Matthäus 24 gesehen haben. The woman here stands as a symbol of Israel. Die Frau ist hier ein Symbol für Israel. Israel was viewed as the wife of Yahweh. Israel wird hier als die Frau Jahwes bezeichnet. We now find her right in the middle of the tribulation. Und wir finden sie hier, also wir finden Israel hier zur Mitte der Trübsal. And now the woman Israel has to flee and hide somewhere for 3.5 years. Und diese Frau Israel muss fliehen und sich irgendwo 3.5 Jahre verbergen. Now why is this happening? Warum geschieht das? Now read verses 7 through 9. Lesen wir die Verse 7 bis 9. Und es geschah ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm geworfen. So why is the woman Israel fleeing in verse 6? Warum flieht die Frau Israel im Vers 6? She has to flee the land and hide for 3.5 years. Sie muss also aus dem Land fliehen und sich 3.5 Jahre verbergen. In verses 7 through 9 explain why. Und die Verse 7 bis 9 geben uns die Erklärung dafür. At the midpoint of the tribulation there will be a heavenly conflict between two groups of angels. Zur Mitte der Trübsal kommt es zu einem Konflikt im Himmel zwischen zwei Gruppen von Engeln. There'll be the Archangel Michael and his angels, which are the holy angels. Auf der einen Seite der Erzengel Michael und seine Engel, das sind die heiligen Engel, die Engel Gottes. Fighting against Satan, the leader of the fallen angels. Und sie kämpfen und streiten gegen Satan, den Anführer der gefallenen Engel. And so the middle of the tribulation, Satan loses his access into heaven that he had in Job chapters 1 and 2. Und hier verliert also Satan den Zugang, den er zum Himmel immer noch hatte, wie wir das in Hiob 1 und 2 sehen. And therefore they will now lose that free access into heaven. Also die Engel, Satan und seine gefallenen Engel, haben keinen Zutritt mehr in den Himmel. Satan and the fallen angels would be now confined to the earth. Und Satan und die gefallenen Engel sind jetzt auf die Erde geworfen und auf die Erde beschränkt. And they'll be confined to the earth for the second half of the tribulation. Und sie müssen dort eben auf der Erde bleiben für die zweite Hälfte der Trübsal. So what Satan does now is to organize a worldwide persecution, a Nazi-style persecution to annihilate the Jews. Und jetzt versucht Satan eben einen neuen Holocaust auszulösen, einen Versuch, das jüdische Volk auszulöschen. And Satan's confinement on earth will result in two results. Und diese Beschränkung von Satan und seiner Dämonen auf die Erde hat zwei Dinge zur Folge. There'll be rejoicing in heaven. Zu einem gibt es Jubel im Himmel. Never again would the believers in heaven have to hear an accusation against one for whom Messiah died. Und niemals mehr wird es im Himmel eine Anklage gegen irgendjemanden geben, für den der Messias gestorben ist. So verse 12 says, therefore rejoice, O heavens, and ye that dwell in them. Und deswegen heißt es in Vers 12, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt. But the second result is for the earth, and it's quite the contrary. Und der zweite Folge betrifft die Erde, und da ist es genau das Gegenteil. Woe for the earth and for the sea, because the devil is gone down unto you, knowing he had great wrath, knowing that he had but a short time. Ein zweiter Teil von Vers 12. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu dir hinabgekommen und hat große Wut, dass er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. So what happens now is that the Jews are the ones who are being targeted. Also was jetzt passiert ist, dass die Juden zum Ziel werden. So in verses 13 through 17 describes the satanic war against the Jewish people to try to annihilate them once and for all. Und wir sehen also Verse 13 bis 17 beschreiben also diesen satanischen Krieg, der gegen das jüdische Volk geführt wird, um sie ein für alle Mal auszulöschen. However, we know from Zechariah chapter 13 verses 7 through 9. Wir sehen aber aus Zechariah 13 Verse 7 bis 9. 2/3 of the Jewish population will be massacred. Dass 2/3 der jüdischen Bevölkerung ausgelöscht werden während der Zeit. But 1/3 will survive. Aber 1/3 überlebt. And the survival of those 1/3 Jews lies the secret of the second coming of the Messiah. Und in diesem einen Drittel, was überlebt, ist das Geheimnis, das liegt das Geheimnis der Wiederkunft des Messias. Now, what's going to happen now will be the closing period of time before this actual second coming. Und was jetzt passiert ist halt, was das betrifft, ist die die Endzeit, die Schlusszeit, die unmittelbar vor der Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit. The key difference between the rapture and the second coming is this. Und der Hauptunterschied zwischen der Entrückung und der Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit ist folgendes. The rapture is God's policy with the church. Also die Entrückung ist das, was ist Gottes Plan mit der Gemeinde, das, was er mit der Gemeinde vorhat. And in the rapture, the church will be resurrected and caught up in the air. Und in der Entrückung wird die Gemeinde auferweckt und ja in den Himmel, in die Wolken enthoben. And we'll meet the Lord in the air, he will then take us into heaven. Und wir werden den Herrn in den Wolken treffen und dann wird er uns in den Himmel führen. But the actual second coming to the earth is God's program for Israel. Aber dass die Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit auf die Erde, das ist Gottes Plan mit Israel. And there's a specific prerequisite that must be fulfilled before the second coming could occur. Und es gibt eine Voraussetzung, die erfüllt werden muss, damit diese Wiederkunft geschehen kann. Now, there's two more things, but we're going to have to simply summarize those, because these are two separate long studies. Es gibt zwei weitere Dinge, aber ich muss das zusammenfassen, weil es zwei separate, lange Studien sind. The last point in the outline, the Jews and the end of tribulation. Der letzte Punkt, ich glaube, es ist sehr auf den Gliederungen nicht drauf, die Juden und das Ende der Trübsal. And here we need to understand two things. Und hier müssen wir zwei Dinge verstehen. What is the precondition to the second coming of the Messiah? Was ist die Voraussetzung für die Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit? And the answer is the second coming is preconditioned by Israel's national salvation. Also, und da müssen wir, die Antwort darauf ist, die Wiederkunft des Messias in Macht und Herrlichkeit ist die nationale Errettung oder Erlösung Israels, also dass das gesamte Volk zum Glauben kommt. The Messiah left the earth because of Israel's rejection. Der Messias hat die Erde verlassen, weil Israel ihn verworfen, abgelehnt hat. He will not come back to the earth until Israel accepts him. Und er kommt nicht zurück, bis Israel ihn annimmt. There needs to be a national salvation of Israel before the second coming could occur. Es muss also eine nationale Errettung Israels geschehen, damit die Wiederkunft des Messias stattfinden kann. And when will that happen? Und wann wird das geschehen? That's the last point on the outline, the campaign of Armageddon. Und das ist das letzte auf der. I don't think they have it on the outline here, or at least I don't have it. Das ist der letzte Punkt hier, die Kampagne oder der Feldzug von Armageddon. Armageddon is going to be a major war against the Jews in 8 stages. Und Armageddon ist ein groß angelegter Krieg gegen die Juden, der in 8 Stadien stattfindet. And in doing that, one of these campaigns will be Israel's national salvation. Und in diesem eingeschlossen einer dieser gehört dann eben, dass das zur nationalen Errettung der Juden führt. They will then plead for the Messiah to return. Und dann, wenn sie errettet sind, werden sie dem Messias anflehen, zurückzukommen. To mourn for him as once for one warms for only son. Sie werden wehklagen um ihn, wie man um einen einzigen Sohn, seinen einzigen Sohn wehklagt. That will bring about the second coming. Das wird die Wiederkunft des Messias auslösen. And then during the 75-day interval between the end of tribulation and the start of the kingdom will be inaugurated. Und dann wird es eine Zwischenzeit von 75 Tagen geben zwischen der Trübsal und der Aufrichtung des tausendjährigen Reiches, wo das alles eingeführt wird. So this shows that there's going to have a happy ending. Und wir sehen also, auch diese Geschichte hat ein Happy End. Sela. Sela. Now, do you want to go to questions first, or what's the next step in the? Machen wir direkt die Fragen oder irgendwie noch was dazwischen? You guys have some questions. If you have a question, raise your hand, and then we'll. Also, wenn ihr Fragen habt, hebt die Hand. Then wait for the mic to get to you. Good. Deutsch oder Englisch? Georg, soll ich dir die Frage auf Deutsch stellen? Wie du willst, ja. Okay. Wenn du sie auf Englisch stellst, muss ich sie auf Deutsch übersetzen. Ja. Er hat erwähnt, dass der Bund, der geschlossen wird, mit den vielen geschlossen wird und eine kleine Gruppe dagegen ist. Und diese kleine Gruppe sind Gläubige, aber die können nicht von der Gemeinde sein, weil die Gemeinde ja vorher schon gegangen ist. Ja. So, sind es denn auch sozusagen Gläubige aus der Vortrübsal? Okay. He said, when the covenant is made with the many, there is the group of the non-many that will not agree to it. These are the believers. So the believers couldn't be Jews from the church because the church will be raptured by that time already. So are those believers, so to speak, from the pre from the time before the tribulation? So are there tribulation saints or pre-tribulation saints? The best way to find them is that these will be the post-rapture saints. Also lass uns das so voll wie folgt definieren. Das sind die Gläubigen nach der Entrückung. People saved after the rapture. There may be a period of time between the rapture and the other tribulations, so these are best defined as post-rapture saints. Also, weil ja es eine Zwischenzeit zwischen der Entrückung und der Trübsal geben kann, die undefiniert ist oder geben wird, ist es am besten, die als Nachentrückungsgläubige zu bezeichnen oder die, die Menschen, die nach der Entrückung zum Glauben gekommen sind. Zu dem Vertrag zu den vielen hätte ich noch eine Frage. Und zwar, woran kann man erkennen, dass es der Vertrag mit Israel allein geschlossen wird? Die vielen, ich könnte mir vorstellen, dass es eher so viele Völker sind, also zum Beispiel die UN oder so und Israel. Da in die Richtung geht meine Frage. How can we see that the many is referring to Israel or to the Jewish leaders? The many could also refer to many nations or maybe the United Nations. You know, that is except the covenants made between one individual in the passage we looked at with the government of Israel. Also dieser Vertrag wird mit der Regierung Israels geschlossen. I think she's asking, why is it specifically referring to Israel? How can we see that this is referring to Israel and not to other nations? Go back to the context. He's dealing with the Jewish people, not with all the nations around the world. Also wir müssen dafür den Gesamtzusammenhang betrachten. Es geht in dem Abschnitt allein um das jüdische Volk. Und in dem Abschnitt geht es nicht um die Völker der Welt, sondern das, was Gabriel hier Daniel offenbart, sagt er, es sind 70 Wochen über dich und über dein Volk und über die Stadt gesetzt worden. Ich habe auch noch eine Frage bezogen auf Matthäus 24. Es gibt Ausleger, die beziehen das auf die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Und als Beleg führen sie an, dass die Christen damals oder die Gläubigen damals das auch erkannt haben und rechtzeitig aus Jerusalem geflohen sind, weswegen von den Gläubigen in der Zerstörung Jerusalems kaum einer umgekommen ist. Mm-hmm. Here's a question in regard to Matthew 27, when the 24, when the believers of the Jews have to flee, mm-hmm. and there are those people who said this has been fulfilled, you know, prior to this destruction 70 AD, when the Jewish believers also fled Jerusalem, and the Jewish believers were not harmed, you know, by the destruction of Jerusalem 70 AD, because of this prophecy. They say it's already been fulfilled 70 AD. So how can we explain that this is not referring to 70 AD? Matthew 24 is not dealing with what happened in history. In Matthäus 24 geht es nicht darum, was bereits in der Geschichte eingetreten ist, also in der Vergangenheit. The key evidence is verse 15. Und der Schlüssel hierzu ist Vers 15. He talks about when you see the abomination of desolation, the one spoken of by Daniel the prophet. Da heißt es, wenn ihr aber den Groll der Verwüstung stehen seht an heiliger Stätte, von dem der Prophet Daniel gesprochen hat. And he spoke of it in chapter 7 of Daniel and chapter 12 of Daniel. Und der wird erwähnt in Kapitel 7 und in Kapitel 12 des Propheten Daniel. What happened in AD 70 did not fulfill these prophecies. Und wir wissen genau, dass das Groll der Verwüstung, also dass das nicht stattgefunden hat mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Is dealing with the prophecy that will be fulfilled much later during the days of the tribulation. Das ist eine Prophetie, also die sich erst eben in Zukunft in Mitte der Trübsal erfüllen wird. So if you look at verse 24, verse 15 onward, he's dealing with the time just before the second coming in verse 29 through 31. Und wir sehen also von Kapitel 24, Vers 15, ab Vers 15 geht es um den Zeitabschnitt, der nach diesen Ereignissen geschieht, also nach dem Groll der Verwüstung in der Folge davon. The events of AD 70 did not fulfill this prophecy. Also die Ereignisse von 70 nach Christus mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels haben diese Prophetie nicht erfüllt. These prophecies will be fulfilled in the tribulation. Sondern sie werden sich erst in der Trübsal erfüllen. And then as the Jews are suffering the tribulation, verse 29 even emphasizes that now certain things are going to happen quickly. Und es wird auch im Vers 29 gesagt, dass dann, wenn die Juden in der Trübsal sind, die Dinge auf einmal sich sehr schnell entwickeln oder ereignen werden. In Vers 29, the whole world will fall under blackness and darkness, no light coming to the earth from the sun, moon or stars. Wir sehen also in Vers 29, die ganze Erde wird in Dunkelheit gehüllt werden, es wird kein Licht der Sonne oder der Sterne mehr durchdringen. Then in Vers 13, there will be the sudden sign of the second coming, when the blackness is dispersed by the light of the second coming. Und dann wird uns in Vers 30 gesagt, dass eben diese Finsternis plötzlich durchbrochen wird durch das Licht der Wiederkunft des Messias. And then in verse 31, he will send out his angels to gather Jewish people back into the land and reestablish for the kingdom, the messianic kingdom. Und in Vers 31 wird dann gesagt, dass das jüdische Volk aus allen vier Enden gesammelt wird, um sie zu sammeln für das messianische Reich. So these consequences didn't happen in AD 70. All das, was wir jetzt gerade kurz zusammengefasst, nichts davon ist 70 nach Christus eingetreten. No second coming in AD 70. Also es gab ja keine Wiederkunft des Messias 70 nach Christus. These prophecies will come only in the tribulation. Das wird sich nur oder erst in der Trübsal erfüllen. And the consequences will be the blackness, the second coming and the final restoration. Und dass die Konsequenzen sind eben diese Finsternis, dass die Wiederkunft des Messias und die Wiederherstellung des jüdischen Volkes. Frage? Question? Well, like the Messiah said, it is finished. Es ist there's, vollbracht. There's a question from the live stream. I have a question. I'll just read it out. Sind die 70 Jahrwochen in Daniel nicht schon in Erfüllung gegangen? Okay. Haven't the 70 years of Daniel already been fulfilled? Completely 70 weeks, 77. But the last 7 years have not been fulfilled. Nein, die letzten 7 Jahre sind noch nicht erfüllt. Even if you break it down verse by verse, by phrase by phrase, by phrase. Wenn wir es also wirklich runterbrechen, Vers für Vers und Aussage für Aussage. At the end of the 69th seven, three other things happen afterwards. Am Ende der 69 Jahrwochen geschehen danach drei Dinge. Number one, Messiah is executed. Erstens, der Messias wird hingerichtet. Ausgerottet steht dort. That's AD 30. Das ist 30 nach Christus. And the people will come and destroy the city and the sanctuary that took another 40 years, AD 70. Und dann kommt ein Volk und zerstört den Tempel und die Stadt oder das Heiligtum und die Stadt, wird uns gesagt. Das sind geschah 40 Jahre später, 70 nach Christus. That will follow for a long period of constant warfare. Und das wiederum wird daraufhin folgt eine Zeit. Eine lange Zeit des beständigen Krieges um die Stadt Jerusalem. Which continues to this day, which recently happened. Und das gilt bis heute. Und wir sehen das gerade in den Nachrichten. So the last 7 years haven't begun yet. Also die letzten 7 Jahre haben noch nicht angefangen. Because that is signaled by the signing of a 7-year covenant between Israel and the one that we now call the Antichrist. Denn sie werden gekennzeichnet, die letzten 7 Jahre, mit der Unterzeichnung des Bundes zwischen Israel und dem Antichristen. So these events have not yet occurred and will not occur until moving towards the tribulation. Und diese Ereignisse haben noch nicht stattgefunden und sie werden auch erst zu Beginn der Trübsal stattfinden oder mit Beginn. So the question is, do you believe that Jews outside Israel will decide to go back to the promised land because there are more Jews outside Israel today than in Israel? Also die Frage ist, ob er glaubt, dass die Juden zurückkehren müssen in das gelobte Land, weil es heute mehr Juden außerhalb von Israel als in Israel gibt. There are more Jews now in Israel than in the USA. USA has the largest Jewish population. Inzwischen gibt es mehr Juden in Israel als in den Vereinigten Staaten, und die Vereinigten Staaten haben die weltweit sonst größte jüdischen Bevölkerungsanteil. If you count all the Jews from around the world, then they still outnumber the Jewish population of Israel. Wenn man die Juden in der ganzen Welt zusammenzählt, sind es immer noch mehr als die, die in Israel leben. The American Jewish population no longer outnumbers the Jewish population of Israel. Aber wie gesagt, in Amerika ist es inzwischen so, dass das weniger sind als in Israel. But these prophecies we mentioned doesn't require all the Jews to be back into the land. That is not what is stated. Aber die Prophezeiung, von der wir gelesen haben, bedeutet, dass alle Juden zurück ins Land kommen, und das ist nicht das, was was geschehen ist. So as bad as things have been, the worst is yet to come. Also wie schlimm die Dinge auch gewesen sind, das Schlimmste kommt erst noch. In Matthew 24:34, who is the last generation that should still be alive when these things come to pass? The last generation. Also in Matthäus 24 die Frage nach der letzten Generation oder die da sein soll, wenn das alles zustande kommt. In unseren Bibeln haben wir das Wort Generation nicht, sondern Geschlecht. But when is the last generation? Wann ist also diese letzte Generation? The last generation is the generation of the tribulation. Die letzte Generation ist die Generation der Trübsal. The last generation has not yet begun. Die letzte Generation hat noch nicht angefangen. And it will begin only in the tribulation. Und es wird, die wird erst anfangen in der Trübsal. Involving those that signed that covenant with the Antichrist. Nämlich, das hat zu tun mit denen, die diesen Bund mit dem Antichrist schließen.